Hallo, hallo, hallo, hallo und guten Morgen. Hallo, hallo, hallo und guten Morgen. False understanding of the devil and his authority. Falsches Verständnis vom Teufel und seiner Autorität. False understanding of man and his responsibility. Falsches Verständnis vom Menschen und seiner Verantwortung. False understanding of God and his nature. Falsches Verständnis von Gott und seiner Natur. Do you know Ephesians 2? Weißt du, Epheser 2? Do you remember what we read in the very in one of the devotions? Erinnerst du dich daran, was wir gelesen haben in einer unserer Andachten? Wo es darum geht, wie wir gewandelt sind entsprechend der Begierden des Fleisches. We were children of wrath. Wir waren Kinder des Zorns. You know, we turned completely lived wrong. Wir lebten komplett falsch. A few months ago, vor ein paar Monaten hatte ich eine dieser just beautiful, beautiful, beautiful God encounters. Hatte ich eine dieser wunderbaren Begegnungen mit Gott. Man, what upsets me is that I don't have them 24/7. Mich ärgert, dass ich das nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche habe. I would be so wonderful to have them daily. Es wäre so wunderbar, sie Tag und Nacht zu haben. Maybe there's a Vielleicht way gibt es there. Einen Weg, dorthin zu kommen. But it was one of those mornings when I woke up early in the morning. It was just spending time. Es war einer dieser Morgen, als ich aufwachte und einfach Zeit mit Jesus verbrachte. And Ephesians chapter 2 was just like, you know. Listen, there's an, it's hard to Und Epheser 2 war einfach nur, hör zu, es ist so schwierig, es zu beschreiben. The best thing I can describe it like this. Am besten kann ich es so beschreiben. When something explodes in your spirit. Wenn etwas in deinem Geist explodiert, it like your spirit goes, poof. Dann macht dein Geist einfach puff. And it was that morning. Und das war an diesem Morgen. And it was Ephesians chapter 2, verse 4 exploded in my spirit. Epheser 2, Vers 4 explodierte an diesem Morgen in meinem Geist. Spirit of God took my attention to the one word that's called. Der Geist Gottes lenkte meine Aufmerksamkeit auf das eine Wort aber. Look what it says in verse 4. Schau, was in Vers 4 steht. God, who is rich in mercy because of his great love with which he loved us. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. You know, and the word but exploded. Und das Wort aber explodierte in mir. Do you know what the word but means? Weißt du, was aber bedeutet? Here's what it means. Es bedeutet Folgendes. It doesn't matter what has been said before. Es ist egal, was davor gesagt wurde. The but cancels out what happened before. And now keeps what's coming. Das Aber annulliert alles, was vorher gesagt wurde und behält das, was jetzt folgt. So look at this. Schau dir das an. You messed up. Du hast es vermasselt. You were a child of God. Du warst ein Kind des Zorns. You walked in the lust du bist in den Begierden des Fleisches gewandelt. But. Aber. But. Aber. But what? Aber was? God, who is rich in mercy. Gott, der reich ist an Erbarmen. Because of his great love with which he loved. Hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt Even when hat. We were dead in trespasses, he made us alive together with Christ. Auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. By grace you have been saved and raised us up together. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt. If this but wouldn't be here, we would have a right maybe to believe that God is not good and only good. Wenn dieses aber nicht hier wäre, hätten wir vielleicht ein Recht zu glauben, dass Gott gut ist und nur einfach gut but ist. My friend, aber meine Freunde. Because of this but, you have no more right not to believe that God is only good and perfectly good. Aufgrund dieses aber habt ihr kein Recht mehr, nicht mehr zu glauben, dass Gott gut ist und nur gut ist. Think about this. Denk darüber nach. But. Aber. Do you know, but if you really understand this, wenn du das wirklich verstehst, you will come to a place of such incredible wirst du an einen Ort eines so unglaublichen Friedens kommen. You will fall in love with God so du wirst dich so sehr in Gott verlieben. The divine but is such a powerful truth of the Dieses Bible. Göttliche Aber ist so eine kraftvolle Wahrheit der Bibel. Because suddenly all of your sin, all of your mess have been cancelled. Weil plötzlich all deine Sünden und dein Durcheinander aufgehoben wurden. Because God is the one who is perfectly. Weil Gott der ist, der perfekt gut ist. Do you know, and religion has unfortunately painted a picture of God that is so. Und leider hat uns Religion ein Bild von Gott gemalt, das so falsch ist. It's so funny how people give so much weight and so much authority to what comes before the Es ist so komisch, dass Menschen so viel Gewicht und Autorität auf das legen, was vor dem Aber steht. Let me tell you something. Ich möchte dir etwas sagen. I'm not sure if there's anything that is more dangerous to the devil. Ich bin nicht sicher, ob es etwas gibt, das für den Teufel gefährlicher ist. Than for us to really believe in the goodness of God. Als dass wir an die Güte Gottes glauben. If your heart really believes the right things about God. Wenn dein Herz wirklich die richtigen Dinge über Gott glaubt. What's the devil gonna do with this life? Was würde dann der Teufel mit seinen Lügen anstellen? Nichts. He's a loser, he's defeated. Er ist ein Verlierer, er ist besiegt. So we have to begin to believe the right things about. Wir müssen anfangen, die richtigen Dinge über Gott zu glauben. Oh, he's rich in mercy and he's loved us in such a great. Gott, er ist reich an Erbarmen, hat uns um seiner großen Liebe willen geliebt. Schau das an. You owe me 10,000 Brazilian reals. Du schuldest mir 10,000 brasilianische Reals. Or in whatever country you live in, euros. Oder in welchem Land du lebst, Euros, Franken oder wie auch immer. Let's imagine that's the truth. Stellen wir uns vor, das ist die Wahrheit. You owe me 10,000. Du schuldest mir 10,000. But aber I forgive you your debt. Ich erlasse dir deine Schulden. Now you tell me how much you owe. Dann sag mir jetzt, wie viel du mir schuldest. Nothing. Nichts. My but has cancelled out your debt. Mein Aber hat deine Schulden aufgehoben. So is your but, is your debt still a problem? Sind deine Schulden also noch ein Problem? No. Nein. Know how many times I counted the word but in my Bible? Weißt du, wie oft ich das Wort aber in meiner Bibel gezählt habe? In my English Bible I counted the word but 4,882. In meiner englischen Bibel habe ich das Wort aber 4,882 Mal gezählt. Now you know what I do in my free time. Jetzt weißt du, was ich in meiner freien Zeit mache. Counting the buts in the Bible. Ich zähle die aber in der Bibel. Look at Schau dir das an. But God, who is rich in mercy. Aber Gott ist reich an Erbarmen. And in his great love, he is loved. Und in seiner großen Liebe hat er uns geliebt. Tomorrow we keep talking about the buts of God. Morgen reden wir über die Aber Gottes.